Spanien die Blüten blühen im April. Blühen sie nicht in Freude, sondern in Schmerzen schrill. 3 Jahre unter Schüssen und 1000 Jahre mehr lebte das Volk in Spanien nur gegen das Gewehr. Wenn in Spanien die Blüte nicht überleben will, dann weil das Volk von Spanien starb im April. Doch Blüten kehren wieder, und der sie töten will, weiß wohl nicht, dass die Blüte wiederkehrt jeden April. Spanien ist nicht gestorben, kann sterben nimmermehr. Das Volk und seine Blüten, sie tötet kein Gewehr.